Good morning. Guten Morgen. Pastor Rob's in the US for Thanksgiving. Pastor Rob ist zum Erntedankfest in den USA. One of my favorite holidays. Einer meiner Lieblingsfeiertage. He sends his greetings. Sendet uns Grüße. He asked me to come share with you today. Und hat mich gebeten, euch heute die Botschaft zu bringen. So let's pray. Lasst uns beten. Dear Father, I pray that these would be your words for your church. Lieber Vater, ich bitte, dass das deine Worte für diese Gemeinde werden. Bless them to our hearts. Segne sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. My name is Rob, this is Otmar. Mein Name ist Rob und das ist Otmar. In case you don't know us. Für den Fall, dass ihr uns nicht kennt. Pastor Rob has been talking a lot about tempting and testing in the last few weeks. Pastor Rob hat eine Menge über Versuchen und über Prüfen in den letzten Wochen gesprochen. And that has really resonated, that has really hit me. Das hat mich wirklich getroffen. Especially the parts about being thankful. Speziell jene Teile, wo es um Dankbarkeit geht. And today I'd like to talk about overcoming. Und heute möchte ich über Überwinden sprechen. Overcoming a test, a temptation, or whatever it is that we're going through in our life. Eine Prüfung oder eine Versuchung zu überwinden, irgendwas, was bei uns im Leben passieren wird. I started thinking about overcoming whatever is preventing us from living in the fullness of purpose which God intended us to live in. Und ich habe mir gedacht, naja, überwinden, was hält uns davon ab, in der Fülle dessen zu leben, was Gott für uns vorgesehen hat. Which, if we're living an overcoming life, doesn't mean that we won't be tempted or tested. Wenn wir also das Leben eines Überwinders leben, dann heißt das nicht, dass wir nicht geprüft oder auch manchmal versucht werden können. Because that always will come to God's people, as we've learned. Denn das kommt immer wieder auf Gottes Leute zu, wie wir gelernt haben. But overcoming may be the little thing which nobody knows in our life. Aber die kleinen Dinge überwinden, die vielleicht niemand kennt in unserem Leben. Or maybe the huge thing which nobody would expect in our life. Und vielleicht auch die großen Dinge, die niemand in unserem Leben erwarten würde. Maybe only your wife knows it, or your husband, or your boyfriend, or girlfriend. Die vielleicht nur deine Frau oder dein Mann oder deine Freundin oder dein Freund kennen. It could be fear or worry. Es könnte Angst sein oder einfach sich um etwas sorgen. Doubt, limitation, insecurity. Zweifel, Begrenzungen oder Unsicherheit. A critical spirit. Oder a critical spirit. Oder ein kritischer Geist. Shyness, any number of things. Oder scheu sein oder was auch immer. So I'd like to take a look at a few principles. Ich möchte jetzt einen Blick auf einige Prinzipien werfen. Which I find to be helpful when trying to overcome a situation in life. Von denen ich denke, dass sie hilfreich sein können, wenn es um das Überwinden einer Situation im Leben geht. And the first one is take inventory. Also das erste ist, mach eine Inventur. We need to regularly take inventory of our life. Wir müssen regelmäßig Inventur in unserem Leben betreiben. And by that I mean take a look at the things we have in our life. Also das heißt, wir schauen uns einfach unser Leben an. You know, when we read the Old Testament, we have a history of the kings. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, da gibt's Berichte über die Könige. And I'm reading now with my wife and I, after we're done, we always look at each other and we say, it's unbelievable. Ich lese das jetzt gerade mit meiner Frau und wenn wir dann fertig sind, dann schauen wir uns an und wir sagen immer wieder, das ist ja ganz unglaublich. Because something like 80% of the time, the kings always go back to worshiping idols. Weil in rund 80% der Fälle fallen die Könige immer wieder in das Gehabe zurück, Idole oder Götzen anzubeten. That 80% is just a guess. It's not accurate. 80%, das ist nur seine Schätzung. But you read so often and they did not do what was pleasing in the Lord's sight. Und man liest so oft, sie taten das, was dem Herrn nicht gefiel. They went back to worshiping Baal, to worshiping Asherah poles. Sie haben Asherah-Pfähle und auch Baal angebetet. And it's appalling to us. Ja, und das ist also etwas, was uns richtig irritieren kann. We think, how could they not learn that God brought them out of Egypt? God did so much for them. How do they keep going back to worshiping gold statues? Und wir denken uns, ja, wie kann das sein? Gott brachte sie aus Ägypten raus und jetzt beginnen sie wieder, Goldstatuen anzubeten. And we don't have gold statues or silver or bronze today. Heute haben wir keine goldenen, silbernen oder bronzenen Statuen. But we do have many things which can be idols in our life. Aber wir haben viele Dinge, die Götzen in unserem Leben sein können. And that's why I say we need to take inventory of our life. Und das ist es, warum ich sage, wir müssen Inventur machen in unserem Leben. In preparing for today, I heard a very interesting question. Als ich mich für heute vorbereitet habe, da habe ich eine sehr interessante Frage gehört. And the question is, what thing, if you lost it, could almost could possibly cause you your will to live. Und die Frage, die ich gehört habe, ist, was muss passieren, dass du fast deinen Lebenswillen verlierst? What thing, if you lost it, could possibly drain all significance from your life and all value from your life? Was, wenn du es verlieren würdest, würde alle Signifikanz und alle Wichtigkeit aus deinem Leben wegnehmen? And when I heard that, I was like, phew. Als ich das gehört habe, diese Frage mal gedacht, phew. Maybe if I lost my wife and kids? Vielleicht, wenn ich meine Frau und meine Kinder verlieren würde? Yeah. Maybe it would. Vielleicht wäre es dann so. I'd like to show you a video. Möchte ich jetzt ein Video zeigen? It's sad, but I think it's important. Es ist traurig, aber ich denke, es ist ein wichtiges. So let's watch and come back. Schauen wir es uns an. Revelations 21. He'll wipe away all the tears. Offenbarung 21. Er wird alle unsere Tränen abwischen. There'll be no more weeping, no more pain. Es wird keine Tränen mehr geben und keinen Schmerz. Thank God that guy pulled her back over. Danke, Herr, dass sie zurückgezogen wurde. All those people were contemplating. Alle diese Menschen haben darüber nachgedacht. And that question, what if we would lose, could possibly cause us our will to live. Und die Frage ist, was, wenn wir es verlieren, könnte uns den Willen zu leben nehmen? They were dealing with some kind of situation like that. Sie haben mit irgendeiner Situation zu kämpfen gehabt. Standing there on the side of the bridge. Sind dort an der Seite von der Brücke gestanden. And I think we need to understand this. Ich denke, wir müssen das verstehen. Because if we don't, there's a very dangerous potential. Weil wenn wir das nicht verstehen, gibt's ein sehr gefährliches Potenzial. And I think as Christians, we can't just shut our eyes to these kind of things. Ich denke, als Christen können wir nicht einfach unsere Augen vor solchen Dingen verschließen. It's sad to watch. Es ist traurig, das anzuschauen. But important to understand. Aber wichtig zu verstehen. Because we should be the light to the world. Weil wir doch das Licht der Welt sein sollen. We need to make sure we understand how to reach out and help people. Und wir müssen verstehen, wie wir das machen sollen, dass wir uns ausstrecken und einfach Menschen helfen. And I read the stories about these people. Ich habe die Geschichten über diese Menschen gelesen. One guy, he lost his wife. Einer davon von ihnen hat seine Frau verloren. He couldn't bear the thought to live without her. Und er konnte diesen Gedanken nicht ertragen, ohne ihr zu ohne sie zu leben. One guy lost his job. Und einer von ihnen hatte seinen Arbeitsplatz verloren. A single dad and he couldn't provide for his kids. Ein Single-Vater und er konnte nicht mehr für seine Kinder, kann seine Kinder nicht mehr versorgen. One person was pure humiliation. Und eine Person, die wurde einfach ständig gedemütigt. What thing, if we lost in our lives, could possibly cause us our will to live? Was, wenn wir es verlieren, könnte uns dazu bringen, unseren Lebenswillen zu verlieren? Or maybe not necessarily cause us our will to live, but strip us of our significance. Aber vielleicht nicht unbedingt unseren Lebenswillen zu verlieren, sondern einfach unsere Bedeutung zu verlieren. I think we all have something like that in our life. Ich denke, wir alle haben so etwas in unserem Leben. Something that we rest our heart in a little bit more than we should. Etwas, woran wir unser Herz hängen, mehr als es eigentlich sein sollte. An idol is anything you rest your heart in more than God. Ein Götze ist etwas, wo du dein Herz mehr daran hängst als an Gott. They can be good things. Es können gute Dinge sein. Achievement. Errungenschaften. Politics. Politik. Family. Familie. Financial security is a huge one. Finanzielle Sicherheit ist was ganz Großes. Romanzen. But the second we place too much hope in it, it becomes an idol. Aber wenn wir zu viel Hoffnung in diese Dinge setzen, dann werden das Götzen für uns. Saint Augustine has a theory which is very interesting. Der heilige Augustin hat eine Theorie, die ist sehr interessant. It's called disordered love. Das heißt Liebe, die in einer Unordnung ist, also nicht der richtigen Ordnung. And he says that the root, the underlying cause of all sin is disordered love. Er sagt, die Wurzel von aller Sünde ist die Liebe, die nicht die richtige Ordnung oder Reihenfolge einhält. For example, we should love our job, right? Zum Beispiel, wir sollten doch unseren Arbeitsplatz lieben. Yes, and we should love our family, right? Und unsere Familie, richtig? Yes. Ja. But if we love our job more than we love our family is going to suffer. Aber wenn ich den Arbeitsplatz mehr liebe als die Familie, dann wird die Familie darunter leiden. And his theory is that the underlying cause of sin is when there's something in that priority is out of balance. Und seine Theorie ist, dass, was die Sünde betrifft, sie dann durchschlägt, wenn etwas nicht in der richtigen Reihenfolge ist, von dem, wie es sein sollte. Falsche Prioritätensetzung. When anything besides God has position one on your priority of love, then it's sin. Wenn irgendetwas außerhalb von Gott die Nummer eins ist auf deiner Prioritätenliste der Liebe, dann ist es Sünde. Because we were designed to have Jesus at the center of everything. Weil wir sind geschaffen oder vorbereitet, dass wir Jesus als das Zentrum von allem haben sollten. And only he can fill that great need for hope we have. Und nur er kann die große Not bezüglich Hoffnung, die wir haben, füllen. The problem is that no created thing, no good thing can fill the space that we were designed for, that's meant for the creator. Das Problem ist, dass nichts Geschaffenes diese Lücke ausfüllen kann, die nur der Schöpfer ausfüllen kann. If we put anything in that number one slot, it's an idol. Irgendetwas an die Nummer 1 zu setzen, das ist dann Götzendienst. Let's read Romans 1. Lesen wir Römer 1. This is Paul speaking here. Paulus schreibt hier. They traded the truth about God for a lie. So they worshipped and served the things God created instead of the Creator himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Sie haben Gottes Wahrheit verwandelt in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr als dem Schöpfer, dem da gebührt alles Lob in Ewigkeit. They worshipped and served the things God created, maybe good things. Sie haben die Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, sie geehrt und ihnen gedient. Instead of the Creator himself. Anstelle dem Schöpfer selbst die Ehre zu geben. You know, a lot of people put their hope or get their sense of significance from their spouse or from their boyfriend or girlfriend. Eine Menge Leute erhalten ihre Bedeutung oder setzen ihre Hoffnung in ihren Gatten oder ihre Gattin oder Freund oder Freundin. They get their validation from that person. Bekommen die Bestätigung von dieser Person. The other day, or a few weeks ago, I was very stressed at work. Vor einigen Wochen war ich ziemlich gestresst in der Arbeit. It's kind of a funny story, but es ist eine Art lustige Geschichte. I was completely done. Too many meetings, meeting after meeting, deadline after deadline. Völlig fertig. Da war Treffen nach Treffen und Deadline nach Deadline. At the end of my human strength. Und ich war am Ende meiner menschlichen Stärke. I thought to myself, man, I cannot wait to get home and put the kids to bed. Ich kann gar nicht abwarten, nach Hause zu kommen und die Kinder niederzulegen. And have some alone time with my wife. Und dann endlich Zeit alleine mit meiner Frau zu haben. And then my batteries will be recharged. Und dann werden meine Batterien wieder aufgeladen werden. And I got home and I saw my wife in the kitchen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und sah meine Frau in der Küche. She looked beautiful. Sie hat sehr schön ausgeschaut. And I thought, and she said to me, und sie sagte zu mir, such a stressful day. Das war so ein stressiger Tag heute. And I said, that's exactly what I was thinking. Und gesagt, na, das ist genauso, wie es mir ergangen ist. And she said, oh, I can't wait to put the kids to bed tonight. Und sagte, ich kann gar nicht abwarten, die Kinder ins Bett zu bringen. That's exactly what I was thinking. Und mir gedacht, das ist genau das, was ich denke. Just you and me alone. Nur du und ich, ganz alleine. I thought, that's exactly what I was thinking. Und dachte, genau das, was ich mir denke. And then what do you think she said? Und was glaubt ihr, was sie dann gesagt hat? All I want to do is just wash my hair. Alles, was ich mal tun möchte, ist nur meine Haare zu waschen. I was like, really? Und sagte, wirklich? Not me. Nicht ich? Okay, great. Naja. I should have went to the Lord to renew my strength. It would have been more beneficial. Ich hätte sollen zum Herrn gehen und um Stärke bitten. Das wäre für mich vorteilhafter gewesen. We need to be very careful not to put too much hope in our significant other. Wir müssen darauf Wert legen, dass wir oder Acht geben, dass wir nicht zu viel Bedeutung anderen beimessen. Because maybe they don't put too much hope in you. Weil vielleicht setzen sie auch gar nicht zu viel Hoffnung auf dich. A lot of people strive after success. Viele Leute, die kämpfen um Erfolg. Become workaholics. Und werden Workaholics. And then they find once they reach that level, it's not enough. Und wenn sie eines Tages dort angekommen sind, wo sie glauben, sie sollten sein, dann ist das noch immer nicht genug. Why? Warum? If we worship money, we're never going to have enough. Wenn wir Geld anbeten, werden wir nie davon genug haben. If we worship our body or beauty, we'll find that there's something we don't like, or one day we'll eventually get old. Und wenn wir unseren Körper verehren oder unsere Schönheit, dann bedenken wir nicht, dass wir eines Tages sehr alt werden. If we worship power, we'll find we can't keep it forever. Und wenn wir Macht verehren oder anbeten, dann sollten wir daran denken, dass wir nicht für immer behalten können. If we worship knowledge, we'll find we're not as smart as we think, and one day we'll end up humiliated. Und wenn wir Wissen verehren, dann werden wir eines Tages gedemütigt werden, weil wir doch nicht klug genug sein können. We need to take inventory of what's going on in our life. Wir müssen Inventur machen, was sich so in unserem Leben abspielt. We need to recognize these things. If they're in the number one spot, we need to move them to the right priority. Wir müssen sie erkennen, wenn sie Nummer eins sind, dann müssen sie dort in die richtige Prioritätenliste einreihen. Because it will very slowly slip to the number one spot. Weil sehr langsam wird sich das als Nummer eins entwickeln. But it will very quickly change from compulsion. Aber es wird sehr schnell sich verändern von compulsion means you had an urge to do something. Vom Zwang, okay. To willful sin. Zu ganz bewusster Sünde oder gewollter Sünde. And then to denial. Und dann zur Verleugnung. So it will very slowly move into the number one priority spot. Also sehr langsam steigt das auf zum Platz, wo es Nummer eins ist. But it will very quickly move from compulsion. Aber es wird sehr rasch dann von zwanghaften Handeln to willful sin, zu ganz bewusster Sünde to denial, und dann zur Verleugnung. So what's the difference between enjoying a good thing? Also was ist der Unterschied, etwas Gutes zu genießen and making a good thing an idol? Und aus etwas Guten einen Götzen zu machen. Don't get me wrong, it's okay to enjoy good things. We are meant to enjoy good things. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, gute Dinge zu genießen. Wir sind auch dazu geschaffen. But we were not made to worship good things. Aber wir sind nicht dazu geschaffen, gute Dinge anzubeten. When you worship something, you begin to think about it all the time. Wenn du etwas förmlich anbetest, dann wirst du ständig daran denken. It's the only thing that makes you happy. Und dann wirst du denken, das ist das Einzige, was dich glücklich machen kann. Another way we can tell is by looking at our uncontrollable emotions. Das andere ist es, indem wir unsere unkontrollierbaren Emotionen mal betrachten. Here it says they worshipped and served the things created instead of the Creator. Also es heißt, sie ehrten und dienten dem Geschöpf statt dem Schöpfer. You only worship and serve things which you treat like a god. Du ehrst und dienst nur Dingen, die du wie einen Gott behandelst. And if that thing is taken away from you, you'll be devastated. Und wenn das von dir weggenommen wird, dann wirst du ganz zerstört sein. And then your emotions will be uncontrollable. Und dann werden deine Emotionen unkontrollierbar sein. Did you ever have a first love when you were a teenager? Hattest du so eine erste Liebe als Teenager? And they broke up with you? Und die haben dann mit dir Schluss gemacht. And you thought the world was over? Und du hast gedacht, na, die Welt ist jetzt vorbei. Your emotions were uncontrollable. Und eure Emotionen waren unkontrollierbar. The world wasn't over, was it? Die Welt, die hat nicht aufgehört, sich zu drehen, oder? I heard someone's testimony recently about that they were recently diagnosed with a very serious illness. Kürzlich habe ich von jemandem ein Zeugnis gehört, und zwar ist die Person mit einer sehr ernsthaften Krankheit diagnostiziert worden. And they didn't want to tell anyone about the illness. Die Person wollte aber niemandem etwas über diese Krankheit erzählen. They just wanted to deal with it themselves. Sondern wollte einfach damit selbst fertig werden. Because they were afraid people would look at them with pity. Weil die Person hat sich davor gefürchtet, dass sie jemand mitleidig anschauen würde. People would look at them differently. Und sie ganz anders behandeln wie bisher. They wanted to be viewed as normal. Und sie wollte ganz normal behandelt werden. But as the illness began to progress, the fear began to increase. Aber als sich die Krankheit verschärfte, dann wurde auch die Angst stärker. Afraid, why is God allowing this in my life? Afraid and asking, why is God allowing this in my life? Und man besonders sich gefürchtet und sich gefragt, warum erlaubt es Gott, dass das in meinem Leben stattfindet? And they had uncontrollable emotion, uncontrollable fear. Und diese Person hatte dann unkontrollierbare Angst und unkontrollierbare Emotionen. Their hope was in their health. Ihre Hoffnung lag in ihrer Gesundheit. And their health had become a kind of security for them. Und die Gesundheit ist so eine Art Sicherheit für die Person geworden. And that security was now being jeopardized. Und jetzt wurde diese Sicherheit gefährdet. No matter how much hope we have in our health or in ourselves, it won't be enough. Egal wie viel Hoffnung wir in uns selbst oder in unsere Gesundheit haben, es wird nie genug sein. Because our life is like the blink of an eye, right? Weil unser Leben ist so wie ein Augenzwinkern. Do you know the most common command in the Bible is do not be afraid? It's used the most times. Wisst ihr, dass in der Bibel am öftersten steht und dass das am öftersten gebrauchte Gebot ist, fürchte dich nicht? It's so important that we're taking inventory of our lives. Ist so wichtig, dass wir Inventur in unserem Leben machen. We need to identify the things which are not in the correct order. Wir müssen jene Dinge identifizieren, die sich nicht in der richtigen Reihenfolge befinden. Make sure Jesus is at the center. He's at the number one priority. Stell sicher, dass Jesus im Zentrum ist, dass er Priorität Nummer eins ist. And make sure our hope is in our Creator and not His creation. Und mach sicher, dass deine Hoffnung im Schöpfer ist und nicht im Geschöpfen oder im Geschaffenen. The second thing I'd like to talk about is be led. The second principle, be led. We need to be led. Das zweite Prinzip, das ich sprechen möchte, ist: Lass dich leiten. My dad always has said from Proverbs 20:27. Mein Vater sagt, zitiert immer von Sprüche 20:27. It's where it talks about the Lord's light being merged with our light. Dort heißt es, dass das Licht des Herrn sich mit unserem Licht verbindet. It's where it talks about the Holy Spirit being joined with the human spirit. Dort, wo steht, dass der Heilige Geist sich mit unserem Geist verbindet. Where our self-consciousness, our self-awareness is merged with God-consciousness and God-awareness. Unser Selbstbewusstsein, unsere Selbsterkenntnis sich mit Gottes Bewusstsein und Gottes Erkenntnis vermischt. And he says that's the key to overcoming. Why? Und das ist, sagt er, ist der Schlüssel zum Überwinden. Warum denn? Because our focus is switched from self to God. Weil unser Fokus sich von uns selbst zu Gott hin bewegt. And when we're focusing on God, we can overcome. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, dann können wir überwinden. The one sin which is not acceptable is rejecting the Holy Spirit's invitation to accept Jesus. Die einzige Sünde, die nicht akzeptabel ist, ist die, dass wir die Einladung des Heiligen Geistes, Jesus anzunehmen, zurückweisen. And the Holy Spirit is now available to all of us. Der Heilige Geist ist jetzt für uns alle verfügbar. What a good time to live, right? Welche gute Zeit zu leben. In the Old Testament it was only available to prophets or certain people. Im Alten Testament da war er nur für Propheten oder ganz speziell ausgewählte Menschen da. But now we have Jesus. Aber jetzt haben wir Jesus. And after Jesus the Holy Spirit is available to us all. Und nach Jesus ist der Heilige Geist für uns alle da. Jesus is the key. Jesus ist der Schlüssel. Let's take a look at Romans 7. Schauen wir einmal Römer 7 an. So my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. Genauso, liebe Freunde, das ist jetzt der Hauptpunkt. Hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch. And now you are united with the one who was raised from the dead. Amen. Thank you, Jesus. Denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand. Danke, Jesus. In order that we may bear fruit for God. Und könnt gute Frucht bringen. Für Gott. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit to death. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führten. In verse 4 we see that we have died to the power of the law. The power of the law has no more. The law has no more power over us. Im Vers 4 sehen wir, dass das Gesetz keine Macht mehr über uns hat. So that we can bear fruit for God. So dass wir Frucht für Gott bringen können. In verse 5 we see that the law arouses our sinful passions. Und im Vers 5 sehen wir, dass das Gesetz sündige Leidenschaften anstachelt. So that we bear fruit to death. Dass wir dem Tod Frucht bringen. The law arouses our sinful passions. It means it stirs up our sinful passions. Also das Gesetz, das bringt so richtig unsere sündigen Leidenschaften hervor. That's so true, right? Das ist so wahr. Stimmt's? The law stirs up our sinful passions. Das Gesetz, das entfacht unsere sündhaften Leidenschaften. Why is it that when we know we shouldn't do something, it becomes interesting? Warum? Wir wissen doch, wenn wir etwas nicht tun dürfen, dann wird es erst interessant. I watch it all the time with my son. Immer wieder beobachte ich das bei meinem Sohn. I tell him, Samuel, don't do that. Ich sage, Samuel, mach das nicht. And then? Und dann? He wants to do it immediately. Er möchte es sofort machen. It's the first thing he thinks about is, okay, as soon as daddy turns around, I'm going to do that. Das Erste, was er denkt, ist, sobald sich mein Vater umdreht, dann werde ich das machen. And if he can't do it, he gets frustrated. Und wenn er es nicht machen kann, dann wird er ganz frustriert. Because he doesn't understand why. Weil er versteht nicht, warum. It's the same thing with the Spirit. We have the Spirit who tells us what to do, what not to do, and explains to us why. Es ist das Gleiche wie mit dem Geist. Er erklärt uns, was wir tun dürfen und oder sollen, was nicht, und sagt uns auch, warum. Next verse, please. But now we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Denn jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. So that's the key to overcoming, is we are free now from the law. We are free. We're free to live by the promptings of the Spirit. Also das ist der Schlüssel, wie wir überwinden können. Wir sind jetzt frei vom Gesetz, aber wir haben den Heiligen Geist und wir haben das Drängen des Heiligen Geistes in unserem Leben. And if we're obeying the Spirit, then our sinful desires are not being aroused. Und wenn wir dem Heiligen Geist gehorchen, dann werden diese sündhaften Leidenschaften nicht mehr entfacht werden in unserem Leben. And then we're free from that cycle. We're free from that frustration. Like my son, we're free to overcome. Dann werden wir von diesem Zyklus frei und von unserer Frustration, und wir werden Überwinder werden. You know, you can obey the law, but disobey the Spirit. Wisst ihr, man kann das Gesetz befolgen, aber man kann dem Heiligen Geist dennoch nicht gehorchen. The law tells me, don't commit adultery, don't cheat on my wife, don't look at another woman. Das Gesetz sagt, begeh nicht Ehebruch und ich soll meine Frau nicht betrügen. But the Spirit tells me to be romantic with her. Aber der Geist sagt, ich soll mit ihr romantisch umgehen. I can obey the law. Ich kann das Gesetz befolgen. Not cheat on my wife, but not even love her. Und meine Frau nicht betrügen, aber sie auch nicht lieben. So I can obey the law, but disobey the Spirit. Also kann ich dem Gesetz gehorchen, aber dem Heiligen Geist nicht gehorchen. But we are dead to the law. We are free to obey the promptings of the Spirit. Aber jetzt sind wir dem Gesetz gestorben und wir sind frei, dem Drängen des Geistes nachzugeben. Because of Jesus. Wegen Jesus. And the Spirit is always prompting us for more, for our good, more and more. Der Geist drängt uns immer mehr zu unserem Guten. He talks to us more and more. Er spricht immer mehr zu uns. He's like a personal advisor to us. Er ist so wie ein persönlicher Ratgeber für uns. A lot of people pay a lot of money for counseling. Eine Menge Leute, die zahlen eine Menge für Beratungen. We can talk to the Spirit all day long. People might think we're crazy. Wir können mit dem Heiligen Geist den ganzen Tag lang sprechen. But we can talk denken, to him all day. Wir sind vielleicht verrückt, aber wir können das wirklich den ganzen Tag tun. If we're too busy trying to manage the law in our own strength. Wenn wir zu geschäftig sind, das Gesetz durch unsere eigene Stärke zu erfüllen, we're never gonna hear the wisdom of the Spirit. Dann sollten wir immer wieder auf die Weisheit des Geistes hören. And that doesn't mean we can go around murdering people or committing adultery and breaking the law because we're freed from it. Das heißt nicht, dass weil wir vom Gesetz befreit sind, wir einfach herumlaufen können und Menschen umbringen oder Ehebruch begehen. It means we're free to be obedient to the Spirit. Sondern es heißt, wir sind frei, dass wir dem Geist gehorchen können. And as long as we obey the Spirit, the law has no power over us. Und solange wir dem Geist gehorchen, hat das Gesetz keine Macht über uns. And we need to listen to it immediately. Und wir müssen auch sofort zuhören. We should never mistake procrastination for obedience. Wir sollen also nie die Verzögerung verwechseln oder eintauschen gegen Gehorsam. We should never tell God, yeah, I understand, I'll do it tomorrow, and think that that is obedience. Gott nie sagen, ja, ich verstehe das, morgen werde ich es machen, und dann glauben, das ist Gehorsam. You know, I tell my wife all the time, I feel like I'm constantly struggling. Ich sage es immer wieder meiner Frau, ich fühle, wie wenn ich ständig einen Kampf austragen muss. I don't know if anyone else feels like that. Weiß nicht, ob sonst noch sich jemand so fühlt. But I feel like I'm never getting anywhere. Also, ich habe das Gefühl, dass ich nie irgendwo angelange. And what I struggle with is I've narrowed it down. Womit ich zu kämpfen habe, ist ich. And I've narrowed down my struggle, the underlying reason. And it's that I'm living for self. Sorry. So. Tell it again. So, I feel like I'm constantly struggling. Also, ich fühle, als ob ich ständig kämpfen muss. And I've narrowed it down. Ich habe das so verkleinert oder verengt. I figured it out. Gering gemacht und habe es rausgefunden. The underlying thing that I struggle with is self. Also das, was darunter liegt unter dem, dass ich ständig kämpfen muss. I feel like I need to be living more for others. Ist, ich weiß, dass ich mehr für andere leben sollte. You know, and a few years ago, or maybe a year ago, Pastor Rob was talking about the refugees who sell newspapers at Billa. So vor etwa einem Jahr hat Pastor Rob über die Flüchtlinge gesprochen, die beim Billa Zeitungen verkaufen. And I asked after I heard that, you know, it touched me. I thought, okay, I need to be more focused on others. I need to buy these guys a sandwich. Nachdem ich das gehört habe, das hat's mich berührt und ich habe mir gedacht, ich muss mich mehr auf andere konzentrieren und ich muss diesen armen Kerlen da den Sandwich kaufen. And around the same time I was struggling and I said, God, you know, Are you ever going to use me for something great in life? Und so zu der Zeit, da habe ich immer wieder mit mir gekämpft und ich habe gesagt, Herr, wirst du mich irgendwann mal für was Großartiges in meinem Leben benutzen? Or am I just going to live an ordinary life? Oder werde ich einfach so ein gewöhnliches Leben leben? Am I ever going to be a David? Werde ich mal ein David sein? Am I ever going to be a Samson? Oder ein Samson? Or am I ever going to be someone great? Or am I just going to be? Werde ich einmal jemand Großartiger sein? An average guy. Oder einfach nur so ein durchschnittlicher Mensch. And his answer to me was, be faithful in the small things. Und seine Antwort mir gegenüber war, sei treu in kleinen Dingen. Be faithful with what I've given you. Sei treu mit dem, was ich dir gegeben habe. So the next day I'm going into Spa. Am nächsten Tag gehe ich dann da in das Spargeschäft rein. And I see the guy there. Und sehe dort diesen Burschen. I walk by. Da bin ich dann vorbeigegangen. He looks hungry, he's selling newspapers, he's not getting any money. Schaut hungrig aus und versucht Zeitungen zu verkaufen, aber nimmt kein Geld ein. Maybe 20 days I walk by. 20 Tage etwa bin ich einfach vorbeigegangen. The next time I walk by, I hear the spirit. Aber das nächste Mal, als ich vorbeigegangen bin, da höre ich den Geist. You asked me if I would ever do something great with you, but you're not being faithful in the small things. Du hast mich doch gebeten, dass ich eines Tages was Großes mit dir machen soll, aber du bist nie in kleinen Dingen treu. I clearly told you to buy him a sandwich. Ich habe dir doch ganz klar gesagt, du sollst ihm ein Sandwich kaufen. Stop procrastinating. Hör auf mit dem das hinauszögern. So I got him a sandwich. Also habe ich ihm ein Sandwich gekauft. I've gotten him a sandwich every day I've seen him since. Und seit damals habe ich ihm jeden Tag ein Sandwich gekauft. But we have quite an interesting relationship, the two of us, now. Wir haben jetzt eine ganz interessante Beziehung zueinander. I think that's kind of God's joke with me. Ich denke, das ist das, wie Gott mit mir scherzt, aufgrund der Verzögerung, die ich hier First week I brought him a sandwich, everything was, oh, thank you, God bless you. Zuerst, als ich ihm das Sandwich gebracht habe, hat er immer gesagt, danke, danke, alles bestens. Second week he said, I'm not hungry. In der zweiten Woche dann gesagt, ich habe keinen Hunger mehr. I thought, that's strange. You look hungry. Dann hat er gedacht, komisch, du schaust so hungrig aus. Okay. Naja. Next day, I'm not hungry. Am nächsten Tag, ich habe keinen Hunger. Third day, I said, what's up, man? Am dritten Tag habe ich gesagt, hey, was ist los? How are you not hungry? Wieso bist du nicht hungrig? It's lunchtime. Es ist doch Mittagszeit. He said, oh, I don't like the white stuff you always get in the sandwiches. Gesagt, ich mag nicht das weiße Zeug, was da in meinem Sandwich drinnen ist. I said, what white stuff? Come on, sagte, let's go look. Was für weißes Zeug? Schauen wir uns das an. He didn't like mayonnaise. Also er wollte keine Mayonnaise haben. Then I stopped getting him mayonnaise. Got him a different sandwich. Also ich habe ihm dann andere Sandwiches ohne Mayonnaise gekauft. He starts again, I'm not hungry. Er hat wieder gesagt, ich bin nicht hungrig. I said, all right, what is it? Ich sagte, okay, was ist es jetzt? He said, there's still some white stuff in there. I said, no, I got rid of the mayonnaise. Er sagt, da ist noch immer so weißes Zeug drin. Und come on, gesagt, let's nein, go look, let's go look. Ich habe keine Mayonnaise mehr rein tun lassen. He didn't like the cheese. Also sind wir ins Geschäft gegangen, haben uns das Sandwich angeschaut, er hat gesagt, okay. Ich mag den Käse nicht. Cut out the mayonnaise, cut out the cheese. Also habe ich den Käse und die Mayonnaise rausgenommen. Now I'm thinking, this guy is really picky for a hungry guy. Und wir dachten, naja, der ist sehr wählerisch dafür, dass er hungrig ist. Third time, I'm not hungry. Das dritte Mal dann, ich bin nicht hungrig. What is it now? Was jetzt los? Doesn't like extra Wurst. Ich mag keine extra Wurst. Next day. I'm not hungry. What is it now? Ich bin nicht hungrig. Was jetzt? He doesn't like the pre-packaged sandwiches. Also er mag nicht diese vorab abgepackten. You know, like when they get like the mozzarella and tomato, sometimes the bread gets soggy because it's sitting there for a couple hours. Also weil Mozzarella und Tomaten in einem Brot es so richtig ansaugen lassen. And I'm in a hurry, so I just grab a pre-packaged sandwich. Also, aber ich bin doch in einer Eile, dann nehme ich einfach schnell was vorab gepacktes. But what he likes is the fresh ones with the fresh bread from the Feinkost. Er mag von der Feinkost das frische Brot und die ganzen Dinge. So now I come in and he's like, one Leberkäse, please. Jetzt komme ich hin und er sagt, einen Leberkäse, bitte. So now he gets special orders. Also er gibt mir da ganz bestimmte Anweisungen. Every day. Jeden Tag. And at first, you know, I thought, this guy is so picky, I'm going to stop getting him sandwiches. Aber zuerst habe ich gedacht, hey, der ist so wählerisch, dem werde ich keine Sandwich mehr kaufen. But the Spirit said, faithful in the small things. Aber der Heilige Geist hat mir gesagt, nein, sei einfach treu in kleinen Dingen. I need to keep listening to the Spirit for now. Also, jetzt muss ich einfach dem Heiligen Geist zuhören. Maybe this is my test. Vielleicht ist das meine Prüfung. One of them. Eine von denen. We need to listen to the Spirit immediately, not procrastinate. Also, wir müssen sofort dem Heiligen Geist zuhören und nicht verzögern. Third principle I'd like to talk about is get help. We need to get help. Das dritte Prinzip, über das ich sprechen möchte, ist, hol dir Hilfe. Galatians 6:2 says we need to carry another's burdens. Galater 6:2, da heißt es, einer trage des anderen Last. Why is it that us Christians in the church, we're so afraid to share our struggles with one another? Warum ist es, dass wir als Christen in der Gemeinde so schwer haben, uns unsere Sorgen und Schwierigkeiten mitzuteilen? How you doing? Ah, oh, great. Wie geht's God dir? Is good. Ja, super, Amen. Gott ist gut. Really, you have a war going on inside? Tatsächlich geht eigentlich ein Krieg in uns vor. Why can't we carry one another's burdens? Warum können wir nicht einer des anderen Last tragen? Because we're afraid of being marked as not so spiritual. Weil wir Angst davor haben, dass wir als nicht so geistlich getrennt werden. Oder als jemand, der sich ständig mit Schwierigkeiten herumschlägt. But you know, God designed the Ecclesia. Aber wisst ihr was? Gott hat die Ecclesia, die Gemeinde, die Kirche exactly for that reason. Dafür geschaffen, genau für diesen Zweck. We are one local living expression of Jesus Christ. Wir sind eine gemeinsame lebende Ausdrucksweise von Jesus Christus. Do you know that in the New Testament there was no salvation prayer? Wisst ihr was? Im Neuen Testament da gab's kein so Lebensübergabegebet. There was no, okay, now you've said the salvation prayer, now you are a Christian. Welcome. Da heißt es nicht, naja, du hast jetzt dein Lebensübergabegebet gesprochen, willkommen, jetzt bist du Christ. We knew that they were Christians because they were immediately baptized and part of the Ecclesia. Wir wissen, dass sie Christen waren, weil sie sofort getauft wurden und dann Teil der Gemeinde waren. They were just part of the church. Sie waren einfach Teil der Gemeinde. Depending on each other. Und voneinander abhängig. And all too often we reference the church as a building, you know. Viel zu oft beziehen uns auf die Kirche als Gebäude. When it's not the building, it's the people. Wenn es nicht das Gebäude ist, sondern die Menschen. I stopped the way I talk to my son now. I stopped calling. We're going to church. Also, wenn ich mit meinem Sohn spreche, habe ich jetzt aufgehört zu sagen, wir gehen in die Kirche. I say we're going to the church building. We have a meeting. Ich sage, wir gehen jetzt ins Kirchengebäude, weil dort treffen wir uns. And if it's a Sunday morning, I say we're going to see our church. Und wenn es Sonntagmorgen ist, sage ich, jetzt fahren wir los und sehen dort unsere Gemeinde. That he would learn to differentiate the difference between the building and the people. Damit er den Unterschied zwischen einem Kirchengebäude und einer Gemeinde, den Leuten, diesen Unterschied lernt. It's the living, breathing, local expression of Jesus. Es ist die lebende und atmende, lokale Ausdrucksform von Jesus Christus. If Jesus was our neighbor, living directly next to us in the house, wenn Jesus unser Nachbar wäre, der direkt im Nebenhaus lebt, would we hesitate to share our struggles with him? Würden wir zögern, unsere Schwierigkeiten mit ihm zu teilen? I certainly wouldn't. Ich sicher nicht. I'd probably be there the whole time, just pouring out my heart. Wäre wahrscheinlich die ganze Zeit dort und würde mein Herz ausschütten. So why do we hesitate with our family, with the local expression of Jesus? Warum haben wir dann so Probleme innerhalb unserer Familie, innerhalb unserer Gemeinde? He designed it for a reason that our strengths and weaknesses compensate each other. Er hat doch die Gemeinde geschaffen, damit wir unsere Stärken und unsere Schwächen ausgleichen können. Dependent on him, but letting his love flow through one another. Von ihm abhängig, aber seine Liebe durch uns fließen zueinander. And you know, we're not meant to be Christians who just come and enjoy the show on Sunday morning. Wisst ihr was? Und es ist nicht so, dass es für uns Christen nur bedeuten soll, dass wir kommen und am Sonntagmorgen diese Show genießen. We have to be careful because it can be seen like that. Sometimes you can fall into that pattern. You just come, it's a nice show, there's music, oh, there's ganz a message. Sein. Manchmal kann das so ausschauen, also wir nur kommen und wir genießen diese Show, schöne Musik und eine gute Botschaft. Almost fell asleep, but now... Bin fast eingeschlafen, okay, aber jetzt... Okay, let's go get some lunch. Ja, Zeit, zum Mittagessen zu That's gehen. That's it for the week. Und das war's dann für die ganze Woche. No, it needs to be throughout the week. We need to be doing life together. Nein, es soll auch während der Woche stattfinden und dann sollen wir auch gemeinsam leben. Carrying each other's burdens. Und unsere Lasten tragen. Also a very important thing for me to learn. Sehr wichtig auch für mich, das zu lernen. And maybe somebody in the church, maybe somebody in our ecclesia knows exactly what you're going through. Vielleicht weiß jemand genau in unserer Gemeinde, was du durchmachst. You know, my mom has been fighting cancer now for 12 years. Meine Mutter kämpft jetzt seit 12 Jahren mit Krebs. And I've talked about it before and some of you always come up to me and ask, "Hey, how is she?" Ich habe schon früher öfter mal darüber gesprochen und kommen immer wieder Leute und fragen mich, "Hey, wie geht's ihr jetzt?" And I love to give a positive message, but recently I've had to say, Ich liebe es, positive Botschaften darüber zu geben, aber vor kurzem habe ich mal sagen müssen, naja. Yeah, right now she's going through chemo. Jetzt hat sie gerade Chemotherapie. She's got no hair. Und hat ihre Haare verloren. And she's, it's probably the worst part of life for her. Und es ist wahrscheinlich der schwierigste Teil ihres Lebens. But you know what? She remains thankful. Aber wisst ihr was? Sie ist nach wie vor dankbar. And she has developed over the past 5 years an unbelievable ministry to other people with cancer. Und während der letzten 5 Jahre hat sie einen unglaublichen Dienst aufgebaut, indem sie anderen Leuten, die mit Krebs kämpfen, hilft. Unfortunately, she's seen about 10 people pass. Unglücklicherweise hat sie etwa 10 Leute dahin sterben gesehen. But she's been right by their side, encouraging them to the last. Aber minute. Sie ist einfach an ihrer Seite gewesen und hat sie bis zum letzten Augenblick ermutigt. My father has a full-time ministry to my mother. Und mein Vater, der hat einen Vollzeitdienst meiner Mutter gegenüber. He's a driver, he's a counselor, he reads the Bible with her for an hour a day. Er fährt sie mit dem Auto überall hin und er ist ihr Ratgeber und er liest mit ihr jeden Tag in der Bibel. Every time I talk to them, they're like, oh, we're on the way to the doctor's office. Und jetzt mal, wenn ich mit ihnen telefoniere, dann heißt es, na, ich bin gerade am Weg zum Doktor. He's full-time support for her. Heißt Vollzeitunterstützung für sie. And she's full-time support for others. Und sie ist eine vollzeitliche Unterstützung für andere. And both of them are full-time, still going on the mission field, trying to reach others. Und beide sind nach wie vor Vollzeit am Missionsfeld und versuchen sich nach anderen and auszustrecken. Maybe exactly what you're going through today, someone else, one of us, has already been through. Vielleicht ist genau das etwas, wo jemand anderer von euch schon mal durch ist. Maybe they know exactly how to help you. Vielleicht wissen andere ganz genau, wie man dir helfen kann. So don't hide your struggles from your brothers and sisters. Also versteck nicht deine Schwierigkeiten vor deinen Brüdern oder Schwestern. If one thing my mother's taught me, it's that good health is a gift from the Lord. Wenn es eines ist, was mir meine Mutter gelehrt hat, dann ist es, Gesundheit ist ein Geschenk des Herrn. But illness is a tool for the Lord. Aber Krankheit ist oftmals ein Werkzeug für den Herrn. It is really a tool to reach others. Es ist ein Werkzeug, andere zu erreichen. And that brings me to my final principle. Das bringt mich zu meinem letzten Prinzip. Just like my mom is taking action with her struggle, we need to take action with ours. So wie meine Mutter ihre Schwierigkeiten in die Hand nimmt, so müssen auch wir das tun. Wir müssen handeln. Take action. We need to take action. Handle. We need to stop watching from the bleachers. Und wir müssen einfach aufhören und von der Ferne das alles zu betrachten. That's a term from sports in high school or college. Watching from the bleachers. The bleachers where people sit and spectate. Also es geht darum, das ist ein Begriff aus dem Sport, aus dem amerikanischen Hochschulsport. Bleachers, das sind einfach die Zuschauersitze. Did you ever hear the phrase or the song, "Put me in, coach, I'm ready to play"? Habt ihr schon mal diese Phrase gehört? Hey, wechsle mich ein, Coach. Ich bin jetzt schon bereit, Trainer zu spielen. I'm tired of watching. I'm ready to play. Ich habe die ganze Zeit zugeschaut. Jetzt möchte ich endlich spielen. You know, put me in, God. Put me in. I'm ready also, to play. Wechsle Take mich my ein. Struggle. Use my struggle. Verwende doch endlich meinen Kampf. In the Bible, in 2 Chronicles, we have a story of Athalia and Joash. Ja, im 2. Chroniker in der Bibel, da lesen wir einen Bericht, und zwar über Joash. Und Athalia. I'm going to tell you the story because it's too long to read. Also werde ich diese Geschichte kurz erzählen, es ist zu lang, sie vorzulesen. But there was an evil, evil woman named Athalia. Es gab da eine ganz böse Frau, Athalia. And her son was king. Und ihr Sohn war König. So she had direct influence to the throne. Also hatte sie direkten Einfluss auf den Thron. And she enjoyed that direct influence. Und diesen direkten Einfluss genoss sie. But one day her son died. Aber eines Tages verstarb ihr Sohn. And when her son died, she started killing off all of the royal family. Und als ihr Sohn verstarb, hat sie begonnen, alle in der königlichen Nachfolgelinie zu töten. This was the dynasty of David. She started killing them because she wanted to remain in power. Also das war die Dynastie von David, weil sie wollte nämlich die Macht behalten. But the king's sister. Aber die Schwester des Königs stole the infant son of the king. Hat den jüngsten Sohn des Königs gestohlen und verborgen. Athalia didn't know that there was an infant son. Athalia wusste nicht, dass es da noch so diesen jüngsten Sohn gab. And she hid the boy so that the evil woman couldn't kill her. Die Schwester diesen Buben versteckt, damit diese böse Frau ihn nicht töten konnte. They really need to make a movie from this. It's a fantastic story. Also, es wäre einen Film wert, eine fantastische Geschichte. So the infant boy who should have been the next king was hidden for 6 years. Also dieser kleine Bub, der der nächste König werden sollte, wurde 6 Jahre lang verborgen. Let's take a look at the next verse. Schauen wir uns mal den nächsten Vers an. And in the seventh year und im 7. Jahr of Athalia, the wicked woman's reign, der Regentschaft von Athalia, der bösen Frau, Jehoiada took action. Da nahm Jojada den ganzen Mut zusammen. He summoned his courage. Verbündete sich. He made a pact with 5 army commanders. Und machte einen Pakt mit 5 Hauptleuten des Heeres. And they traveled secretly throughout Judah and summoned all the leaders to come to Jerusalem. Diese Männer gingen in die Städte Judas und luden die Leviten und die führenden Männer der Familien Israels ein, nach Jerusalem zu kommen. And they made a solemn pact with Joash, the young king. Sie versammelten sich im Haus Gottes und schlossen einen Bund mit dem König. Imagine this. So there's a current king in power. Also, stell dir mal vor, da gibt es also eine Königin, die ist jetzt an der Macht. But she's not the rightful heir to the throne. Aber sie ist nicht die rechtmäßige Erbin des Thrones. So this guy decides to take action. Also dieser Mann Jojada beschließt, jetzt werde ich aktiv. He knows that God promised that the king should always be in the same family line as David. Er wusste, dass Gott versprochen hatte, dass der Messias aus der davidischen Linie kommen sollte. So he gives this instruction to everyone. He says, put bodyguards around him, you know, like secret service for the president. Wisst ihr was, er hat so gehandelt wie der Geheimdienst für den Präsidenten. Er hat gesagt, lasst uns diesen Sohn bewachen. He knew if Athalia would find out that she would kill him. Er wusste, dass wenn Athalia das herausfinden würde, würde sie ihn töten. So he said, this is the plan. We're going to surround him. Here are your weapons. Don't let anyone near him. If anyone comes near him, kill them. Also er sagte, hey, das ist der Plan. Wir umgeben ihn ständig. Lasst uns alle zu den Waffen greifen. Und wenn jemand kommt, dann werden wir diese Person töten. And they moved him as a 7-year-old boy to the palace. Und als Siebenjährigen haben sie ihn dann zum Palast hingebracht. Put him on the throne. Haben ihn auf den Thron gesetzt. Put the crown on his head. Haben ihm die Krone aufgesetzt. And named him king. Und haben ihn König genannt. And once he was king, they gave the official order to get rid of Athalia. Und als er dann König war, dann wurde die Order gegeben, dass man Athalia beseitigen sollte. So Jehoiada knew the promise from God. Jojada kannte diese Verheißung Gottes. He decided to act. He summoned his courage. Er hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und hat sich entschlossen zu handeln. To get out of his struggle, to overcome his struggle. Seine Schwierigkeiten zu überwinden und rauszukommen. And sometimes we think, if we trust God in our struggle, it's enough and everything will be done for us. Und manchmal denken wir, naja, wir vertrauen einfach Gott in unseren Schwierigkeiten und dann wird alles von selber passieren. And we simply need to trust God and no further preparation or engagement is needed. Und wir denken einfach, naja, wir müssen nur Gott vertrauen, aber wir müssen uns selbst gar nicht in die Sache einklinken oder uns irgendwie bemühen. But it is also needed that we take action. Aber es ist auch nötig, dass wir selbst auch handeln. That we trust God, we use our action for his will. Dass wir Gott vertrauen und dass wir unsere Aktion seinem Willen unterstellen. We cannot just sit and do nothing. Wir können nicht einfach nur herumsitzen und nichts tun. What if that guy from the video I showed decided not to pull that girl back over? Was, wenn dieser Mann, den ihr im Video gesehen habt, sich entschlossen hätte, nicht über die Reling zu greifen und die Frau raufzuziehen? What if? Was, falls she, so? She might have jumped. She was contemplating the thought of it. Sie hat schon die ganze Zeit überlegt zu springen. Vielleicht wäre sie gesprungen. What if we miss out on something God wants to use us for? Was, wenn wir das versäumen, was Gott vielleicht für uns vorgesehen hat zu tun? What if we miss the next prompting of the Spirit? Was ist, wenn wir das nächste Drängen des Heiligen Geistes versäumen? What if someone is this close to being ready to accepting Jesus, but it's out of our comfort zone? Was ist, wenn jemand so knapp dabei daran ist, Jesus zu akzeptieren, aber wir werden nicht aktiv, weil wir uns bequem zurücklehnen? We have to take action. Wir müssen aktiv werden. I'd like to show you a couple more pics of what our church has been doing, how we've been taking action. Einige Bilder möchte ich euch jetzt zeigen, wie unsere Gemeinde aktiv geworden ist. In the struggle against Ebola in Liberia. Im Kampf gegen Ebola in Liberia. Thank you all and thank the Lord we were able to send 15,000 euro to them. Danke euch allen und dankt dem Herrn, dass wir in der Lage waren, 15.000 Euro für die Reissäcke zu senden. We were able to step in and take action. Wir waren in der Lage, so richtig reinzusteigen und aktiv zu werden. And trust that God will use it for his will. Und darauf zu vertrauen, dass Gott das seinem Willen gemäß verwenden wird. The money was used for supplies because they cannot sell their goods. They have no money, they have no food, they're starving. Also sie hungern, sie haben nichts, was sie verkaufen können und das Geld wurde so jetzt dazu verwendet, ihnen Reis zu kaufen. A very real example that it's important to take action. Ein sehr echtes Beispiel, wie wichtig es ist, aktiv zu werden. So by what do we overcome our struggles? Also wodurch überwinden wir unsere Schwierigkeiten? By the power of Jesus, which is living inside of us. Durch die Kraft Jesu, die in uns lebt. And just remember to take inventory of your life. Also erinnert euch daran, macht Inventur in eurem Leben. Be sure Jesus is at the center. Stellt sicher, dass Jesus im Zentrum ist. Be led by his will. Lasst euch durch seinen Willen leiten. And he will guide you so that Jesus is your center. Er wird euch führen, so dass Jesus das Zentrum ist. Get help. Lasst euch helfen. From the local expression of Jesus. Durch die lokale Ausprägung hier von Jesus durch die Gemeinde. Take action. und werdet aktiv. Trust that God will use it for His will. Vertraut, dass Gott euch seinem Willen gemäß verwenden wird. Amen. I want to show you one more video and then we're going to pray. Ein kurzes Video noch und dann wollen wir beten. Dear Jesus. Lieber Herr Jesus. Thank you for bringing us back to life. Danke, dass du uns zum Leben zurückgeführt hast. Thank you for dying for us. Danke, dass du für uns gestorben bist. We know that you are the center of it all. Wir wissen, dass du das Zentrum von allem bist. From beginning to the end. Vom Anfang bis zum Ende. It will always be, it's always been about you, Jesus. Es war immer und es wird immer um dich gehen, Jesus. If you don't know Jesus today, wenn du Jesus noch nicht kennst, I'd like to show you how. Möchte ich dir zeigen, wie du ihn kennenlernen all kannst. You have to do is ask him. Alles, was du zu tun hast, ist nur bitte ihn. He wants a relationship with you. Er möchte mit dir eine Beziehung eingehen. All you have to do is ask him. Alles, was du tun musst, ist nur einfach darum zu bitten. Just say, Jesus. Sage einfach, Jesus. I know you're at the center of it all. Ich weiß, dass du das Zentrum von allem bist. Come into my life. Komm in mein Leben. Walk with me all of my days. Geh mit mir mein ganzes Leben lang. Forgive me of my sins. Vergib mir meine Sünden. And bring me back to life. Und bring mich zurück zum wahren Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.